O Prophet, wir haben dir zu heiraten erlaubt, deine Gattinnen, denen du ihren Lohn gegeben hast, das, was deine rechte Hand an Sklavinnen besitzt von dem, was Allah dir als Beute zugeteilt hat, die Töchter deiner Onkel väterlicherseits und die Töchter deiner Tanten väterlicherseits, die Töchter deiner Onkel mütterlicherseits und die Töchter deiner Tanten mütterlicherseits, die mit dir ausgewandert sind, auch eine jede gläubige Frau, wenn sie sich dem Propheten ohne Gegenforderung schenkt und falls der Prophet sie heiraten will. Dies ist dir vorbehalten unter Ausschluss der übrigen Gläubigen. Wir wissen wohl, was wir ihnen hinsichtlich ihrer Gattinnen und dessen, was ihre rechte Hand an Sklavinnen besitzt, verpflichtend gemacht haben, damit für dich kein Grund zur Bedrängnis bestehe. Und Allah ist allvergebend und barmherzig.